Freiheit und so weiter, ist alles Quatsch. Es geht um das Öl und um das Öl und um das Öl. Um diese drei Sachen geht's und sonst gar nichts. Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona. Hier beginnt eine neue Sendung Niemandsland auf Kontrabanda FM 91.4. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer. Guten Tag, es ist Montag, der 28. Januar 2019. Wir begrüßen die Arbeiterklasse und alle, die es werden wollen. Wir begrüßen die Fabrikarbeiter, Straßenkehrer und Taxifahrer, die Bäckerinnen und Lehrerinnen, die Bauarbeiter und Ingenieurinnen, die Friseusen und Friseure. Ein freundliches Hallo auch den Hausmeistern und Fußballprofi-Frauen. Wir grüßen die Sozialarbeiterinnen und Sekretärinnen. Des Weiteren alle Schauspieler und Musikerinnen, alle Kellner und Köchinnen, alle Busfahrer und Lokomotivführerinnen. Und Lokomotivführer und Kohlenschipper. Guten Tag allen Putzmännern und Zimmermädchen, Pilotinnen und Bäuerinnen. Niemandsland grüßt die Erntehelfer und Fischer, die Radiosprecher und Ärztinnen, die Übersetzerinnen, die Tänzer, die Journalisten, Radiosprecherinnen, die Hausmänner, die Regalfüller im Supermarkt, warum nicht? LKW-Fahrerinnen, Holzfäller. Willkommen im Niemandsland auf Kontrabanda 91.4 FM in Barcelona. Es gibt jetzt 2 Stunden von 13 bis 15 Uhr ordentlich was für die Ohren. Jeden Montag Niemandsland. Wir senden direkt aus dem Herzen dieser großen Stadt Barcelona von der Plaza Real. Wir sind auch live im Internet unter www.contrabanda.org zeitgleich zu hören. Wir machen Radio für Leute in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir haben viel zu bieten. Aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Wir von Contrabanda sind ein freies Radio, wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Welcome. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 013 9533. Noch einmal 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskatz. Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was, Februar jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Aber ist einfach gut. Am heutigen Montag, dem 28. Januar, gibt es wieder einige Gedenk- und Geburtstage zu begehen. Beziehungsweise hier im Niemandsland in unserer kleinen Chronik zu erwähnen. Sarah McLachlan, die ist 1968 geboren und ist eine kanadische Sängerin. Die grüßen wir von hier, die hat heute Geburtstag. Heinz Wevering, der ist 1950 geboren, der ist deutscher Trabrennfahrer. Kurt Biedenkopf, 1930 geboren, deutscher CDU-Politiker, den grüßen wir aber nicht. Wir müssen ja nicht jeden grüßen, der heute Geburtstag hat. Aber Ursula Herking, die ist deutsche Kabarettistin, die lebte von 1912 bis 1974, die ehren wir hier. Der US-amerikanische Maler Jackson Pollock, der lebte von 1912 bis 1956, der hat auch heute Geburtstag. Der große Ernst Lubitsch, deutscher Filmregisseur, der lebte von 1892 bis 1947, den grüßen wir von hier. Der US-amerikanische polnische Pianist Arthur Rubinstein, auch schönen Gruß. Und Colette, die französische Schriftstellerin, die lebte von 1873 bis 1954. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Ihnen allen. Thank you. Hilton bleibt Hilton. Auch in dieser Ferne, im Frühstücksraum, Einkaufsmusik und sogar Sting. Mein Flieger geht ein Kummerträger, schleppt die Koffer auf Airport voller Bänder. Und Träger hier noch groß zu hoffen hat. Plötzlich im Gangway ein pathetisches Gefühl. Aus Sting und aus bisschen Edward Krieg für diese armen, armen Menschen in der armen Welt, die man so grausam um die weite Welt betrügt. Check in, show must go on. Die Welt geht unter, heute Abend singe ich ja davon. Das hier ist eine Welt. Was ich da tue, kommt hier bald wieder an. Wir sind ja alle eine Welt. Was du getan hast, dem geringsten Bruder, das hast du dir getan. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 105. Hans Hutter nach Barcelona. Erster Teil. No pasarán. Pasaremos. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos. Im Spätsommer 1936 packte ich meinen Rucksack, stopfte Wäsche, die Bergausrüstung, den Kompass, ein kleines Taschenwörterbuch, meinen kleinen Fotoapparat hinein, kaufte Kölnisch Wasser, Filme und besorgte mir einen Feldstecher. Spanisch konnte ich nur ein paar Worte. Da der Bundesrat am 14. August einen ersten und 11 Tage später einen zweiten Beschluss erlassen hatte, der es Schweizern untersagte, Spanien zu Hilfe zu eilen, und ich wusste, dass Reisende nach Spanien kontrolliert wurden, löste ich mein Billett nur nach Besançon. Allein im Zug sah ich mich hin und her gerissen zwischen meinem Willen, etwas zum Wohle der Menschheit beizutragen, und den Gewissensbissen, durch diesen Entschluss meiner Familie Unannehmlichkeiten zu bescheren. In Besançon, wo ich 3 Stunden Aufenthalt hatte, löste ich übervorsichtig eine nächste Fahrkarte nach Dijon. Auf einer Bank in den Parkanlagen vor dem Bahnhof zog ich das spanische Wörterbuch hervor und versuchte, mir einige Wörter einzuprägen. Trotz aller Anstrengungen gelang es mir jedoch nicht, nur ein einziges zu lernen. Meine Gedanken schweiften immer wieder ab, zu dem, was ich soeben zurückgelassen hatte, und zu dem, was mich erwartete. Was geschieht, wenn ich in Spanien ums Leben komme? Meine Mutter wird lange leiden und tagelang in Tränen aufgelöst sein. Mein Vater wird alles still in sich hineinfressen. Weinen wird ihn niemand sehen. Er wird wie sonst in die Fabrik gehen, seine Arbeit tun und allen Fragen aus dem Weg gehen. Wahrscheinlich hätte er sogar wie ich gehandelt. Und wer weiß, vielleicht wird er sogar ein wenig stolz auf mich sein. Noch waren es keine 2 Stunden her, dass ich die mir bereits liebgewonnene Jurastadt verlassen hatte, und schon dachte ich wehmütig an sie zurück. Schlurfende Schritte hinter mir, ein verdächtiges Hüsteln. Nun musste ich den gelangweilten Touristen mimen. Wenn mich jetzt ein Polizist zur Rede stellt. Ach was, mein Pass ist in Ordnung, und niemand kann mir nachweisen, dass ich der Spanischen Republik beistehen will. Nein, es war kein Gendarm. Ein alter Mann mit narbigem Gesicht setzte sich neben mich auf die Bank. Mit der einen Hand, die nur noch den halben kleinen Finger hatte, zeigte er auf das Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges und fragte mich mit bohrenden Augen, wozu jene wohl gefallen seien. Darüber hatte ich noch nie genau nachgedacht. Nationale Überheblichkeit, individuelles und kollektives Machtstreben werden es gewesen sein, ein übersteigerter Patriotismus und ein auf Kadavergehorsam basierendes Heldentum, das einem durch Elternhaus und Schule eingetrichtert worden war, ohne dass man je dazu kam, diese Werte zu hinterfragen. So würde ich heute argumentieren, was aber konnte ich damals diesem zum Krüppel geschossenen antworten? Ich fand keine Antwort, und der Alte knirschte. Für nichts, für nichts und wieder nichts. Wieder nichts. Sie hätten durchgehalten, weil sie alle glaubten, dass es das letzte Mal sei. Nun aber gehe es erneut los. Spanien sei nur der Anfang. Für nichts war ich aber nicht gewillt, mein Leben der spanischen Sache hinzugeben. In diesem Krieg gehe es um die Freiheit, die Demokratie, gehe es um eine menschenwürdige, für alle gerechte Zukunft, gehe es gegen das finstere Mittelalter, wehrte ich mich. Doch der Alte unterbrach mich ärgerlich. Krieg ist Krieg, brummte noch etwas vor sich hin und schleppte sich von dannen. Wie erschlagen schaute ich dem armen Alten mit den hängenden Schultern und dem leicht gebeugten Rücken nach. Mein Zug nach Dijon fuhr in 1 Stunde. Noch konnte ich zurück, und mein Entschluss, den Spaniern zu helfen, wäre halt nichts als ein frommer Traum gewesen. Nein, das ließ mein Stolz nicht zu. Schließlich ging es mir nicht um die Befriedigung eines persönlichen Nervenkitzels. Ich war ein Idealist und würde mit meinem Leben für eine gerechtere Menschheit einstehen. Ich schlenderte an Schaufenstern vorbei, ohne das Ausgestellte wahrzunehmen. In einem sah ich mich wie in einem großen Spiegel. Es kostete mich einige Überwindung, mich, diesen mittelgroßen, kräftigen jungen Mann anzuschauen. Im neuen, hellen Sportkleid mit dem prall gefüllten Rucksack sah ich in dieser Umgebung fast ein wenig lächerlich aus. Stolz war ich aber trotzdem. Einer, der mit jeder Maschine und jedem Apparat zugange kommt. Darüber hinaus interessierten mich aber auch die Natur und der Mensch und vor allem die Geschichte. Ein Studium zu ergreifen, war mir leider nicht vergönnt. Wer dachte denn damals bei arme Leute-Kindern schon daran? An Willen zu wissen und zu wissenschaftlicher Leistung hätte es mir sicher nicht gefehlt. Wie weit war ich denn nun? In Besançon, ja. Und meine Alterskollegen? Die meisten werden ein Handwerk gelernt haben. Einige waren wohl auch ohne Arbeit. Viele Mädchen hatten keinen Beruf gewählt, waren vielleicht bereits verheiratet. Einige wenige, meistens die Kinder von gut Betuchten, hatten das Gymnasium besucht und waren nun wohl an einer Hochschule eingeschrieben. Wie eh und je, und das sah ich besonders klar, steckte hinter den allermeisten menschlichen Regungen der Kampf ums Geld. Sich einen Platz an der Sonne zu erkämpfen, ist aber für den, der am Schattenhang geboren wurde, schwer. Ich wusste, dass auch mir nichts anderes übrig blieb, als meine Arbeitskraft zu verkaufen. Viel konnte ich nicht dafür verlangen, das Heer der billigen Arbeitskräfte war zu groß. Und gerade deswegen wollte ich nach Spanien. Diese Republik stand für eine gerechte Aufteilung des Reichtums ein, kämpfte gegen die Vorrechte eines parasitären Erb- und Landadels, wollte den Menschen an seinem Tun, seiner Leistung und seinen inneren Werten messen und setzte sich für Menschlichkeit und Gleichheit ein. Das war es, was ich damals glaubte. In 10 Minuten fährt der Zug. Ich denke keinen Moment mehr daran, in die Schweiz zurückzufahren. In eine Schweiz, wo von mir erwartet wird, es redlich und strebsam zu einem geachteten Handwerker zu bringen. So steht es doch in jeder Schulfibel und in jedem Bürgerkopf eingeschrieben. Ich muss nach Spanien, dorthin, wo sich ein neuer Geist regt, gegen die erstarrten Dogmen und Zwänge, die zwischenmenschliche Unterdrückung und gegen die tödlich totalitäre Diktatur. Dafür war ich bereit, mein Leben zu opfern. Ich selbst bin nur ein kleines auswechselbares Zahnrädchen im Getriebe einer wie auch immer beschaffenen Welt. Mein Rädchen soll sich aber in einem Werk drehen, das gegen den Faschismus tickt. Die Züge nach dem Süden waren überfüllt. Stundenlang stand ich am Fenster, bemüht, den in mir und vor der Scheibe vorbeihuschenden Bildertanz zu verarbeiten. Nach Dijon kam ich mit einem französischen Soldaten ins Gespräch, der mir erklärte, dass er in Marokko stationiert sei. Er war ein begeisterter Anhänger der Front Populaire. In Avignon stieg er in den Zug nach Marseille um und ich fand in einem Abteil neben einem deutschen Studentenplatz. Da ihn die Gegend und die Geschichte des Südens sehr interessierten, sei er schon zum zweiten Mal hier. Er verteidigte das Dritte Reich und glaubte, dass sich Franco innerhalb 4 Monaten als Sieger behaupten würde. Wenn es aber nicht anders gehe, so müssten eben die Deutschen oder die Italiener eingreifen. Ja, wer schon damals Ohren hatte zu hören und Augen zu sehen, vernahm sie wohl, die Signale der Zeit. Und ich hörte, sah und erlebte sie wenig später, die mörderischen deutschen Junker und italienischen Panzer. Meine Argumente stießen bei diesem Studenten natürlich auf taube Ohren. Nach Tarascon begann es zu tagen. Ich hatte noch kein Auge zugetan. Bei Frontignan glitten wir an einem langen Damm entlang. Die leicht gekräuselten Wellen erinnerten mich an einen Schweizer See vor dem Föhnsturm. Ach was, See. Was ich sah, war zum ersten Mal das Meer. Das lang erträumte Meer, das in meiner ganzen Verwandtschaft bis dahin niemand außer meinem Bruder Max und einem Cousin meines Vaters gesehen hatte. In Narbonne wachte ich wie aus einer Betäubung auf. Zum ersten Mal traf ich auf Spanier. Eine Gruppe Frauen, Männer und Kinder, spanische Flüchtlinge aus dem bedrängten Asturien und dem Baskenland, die über Frankreich in das republikanische Gebiet Spaniens reisen wollten, stiegen in einen für sie bereitstehenden Bummelzug. Ohne zu zögern wechselte ich den Zug, setzte mich zu ihnen und hätte sie alle umarmen können. In den Gesichtern der Leute las ich die überstandenen Ängste. Die meisten schienen Arbeiter oder Bauern zu sein. Einer sprach etwas Französisch. Ihm vertraute ich an, dass ich nach Spanien wolle, um dort zu helfen, wo man mich brauchen könne. Der Spanier übersetzte meine Worte seinen Landsleuten, die mich alsbald freudig umringten und auf mich einredeten, wovon ich allerdings nichts verstand. Sie nötigten mich zum Essen. Ich kaute zum ersten Mal im Leben Sardinen mit hartem weißem Brot und bemühte mich, eine freundliche Miene zu machen. Auch Wein wurde mir angeboten. Ich verzog mein Gesicht und wies mit dem Finger auf meinen Magen, um anzudeuten, dass mir der Wein nicht bekomme. Ich getraute mich nicht zu sagen, dass ich aus Prinzip keinen Wein trinke. Sie zeigten Mitleid mit mir und steckten mir dafür schmierige, widerlich bittere Oliven zu, eine Frucht, die ich ebenfalls noch nie gesehen hatte. Standhaft drückte ich sie hinunter, denn ich wollte mich der Lebensweise dieses Volkes von Anfang an anpassen. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 105. Hans Hutter nach Barcelona. Erster Teil. Eine Niemandslandproduktion 2019. Angaben zum Autor und Literaturhinweis. Hans Hutter wurde 1913 in Winterthur geboren. Er war Schlosser und Automechaniker. In La Chaux-de-Fonds war er Mitglied des Front Antifasciste. Ab September 1936 war er in Spanien, bei der Centuria Thälmann, dann später im Thälmann-Bataillon der 11. Internationalen Brigade. Im August 1938 kehrte er in die Schweiz zurück und wurde wegen fremden Militärdienstes zu einer bedingten Haftstrafe von 6 Monaten verurteilt. Er war Inhaber einer Autowerkstatt in Winterthur, wo er 2006 gestorben ist. Nach Barcelona und Instruktor in Madrigueras von 1996 sind Texte aus dem Buch »Spanien im Herzen – Ein Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg«, erschienen im Rotpunkt Verlag Zürich 1996. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque aunque me tire en el puente y también la pasarela, aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás tu corazón en un barco. Me verás cruzar el puente en un barco. Venga, vayas a la clase, señora. Puedes escribir, ya sabes mi paradero. Me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. No pasarán, pasaremos. Sota la llanterna en front del meu quarter, sé que tu m'esperes sempre, amor meu. Mentre murmuro el teu nom, em bat el cor i et tinc present, amor. Lili Marlene, tan lluny. Brama aquesta guerra i ho esguerra tot i tinc por de perdre'm en un altre front, però em reconforta dir el teu nom i quan el dic et sento a prop. Si ets lluny, Lili Marlene, tan lluny, Lili cop que em criden per tornar a marxar, busco entre els records la llum del teu mirar. Sento els teus passos pel carrer i tot això em dóna fe de tu, Lili Marlene, tan lluny, Lili. Però mentre et perds entre el trepig, la boira et du molt lluny de mi, tan lluny, Lili Marlene, molt lluny, Lili Marlene. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia. Straßenbahn, wir stehen in der Stadt. hinter jedem Schießbefehl steckt ein Gesicht. Und wenn wir dann sind, wirklich alles besser sein. Oder tauschen wir nur ein Übel gegen ein anderes ein? Wenn wir Frieden sehen, wird der Hunger gehen, wird der große Traum auch dann bestehen. Wir wissen es nicht, doch wir haben nichts zu verlieren. Ihr habt doch alles schon, wir haben nichts zu verlieren. Esteu escoltant Niemands Land, un programa de ràdio en contrabanda FM 91.4 de la FM a Barcelona, dirigit al món. Cal que siguem lluitant perquè Barcelona sigui nostra. Mittlerweile kurz nach halb zwei am frühen Nachmittag hier im Zentrum von Barcelona. Hallo Werner, guten Tag. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Gute Nacht. Je nachdem, wo man uns hört auf diesem Planeten, in den Wiederholungssendungen und zu welchem Zeitpunkt, stimmen eigentlich alle Grüße von morgens bis spät in die Nacht. Ja gut, so hier sind wir wieder, ne, wie jeden Montag und wie auch immer. Ist die gleiche Frage, ne? Ist die Welt eine bessere geworden? Wo fangen wir an? Wo fangen wir an, die Welt aus den Angeln zu heben? Und da bieten sich ja wieder unheimlich viele Punkte an heute, ne? Richtig, es bieten sich so viele Punkte, dass man gar nicht weiß, was man alles sagen soll. Man brauchte schon ein paar Stunden, aber zwei Stunden müssten reichen, um es kurz und knapp zu sagen. Ich gebe mal kurz einen Überblick und dann könntest du eine kleine Stellung nehmen zu einem sehr aktuellen Thema, das den weltweiten Imperialismus betrifft und die neofaschistischen, auch internationalen Strategien. Mehr als 100 Menschen haben am Sonnabend in Berlin an einer Konferenz der Linkspartei Arbeitsgemeinschaft Kuba-Si zur Lage auf der sozialistischen Karibikinsel teilgenommen. Der Abgeordnete der kubanischen Nationalversammlung, Joaquín Bernal Rodríguez, der als Spezialist für Rechtsfragen auch Mitglied der zuständigen Parlamentskommission ist, stellte in einem ausführlichen Referat die wesentlichen Inhalte von Kubas neuer Verfassung vor, über die am 24. Februar in einem Volksentscheid abgestimmt werden soll. Alberto Ronda Barona, Leiter des Forschungszentrums Internationale Politik in Havanna, analysierte zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Heike Hensel und anderen Podiumsteilnehmern die politische Lage in Lateinamerika, Achtung, wobei insbesondere die aktuelle Situation in Venezuela die Gemüter bewegte. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihr Ultimatum zu Neuwahlen in Venezuela zurückzunehmen, heißt es in einer Resolution, die von den Konferenzteilnehmerinnen und Teilnehmern verabschiedet wurde. Wir haben es ja erlebt, die Lichtgestalten unserer Demokratie, ich nenne nur Trump, Bolsonaro, diese herrlichen Lichtgestalten eines freundlichen Menschentums, reiner Humanismus, fordern Venezuelas Präsidenten auf, zurückzutreten, Neuwahlen auszurufen und stellen Venezuela als Diktatur hin, wobei sie selber die härteste Fuchtel und Geißel schwingen und mit ihren diktatorischen Maßnahmen die Menschheit in große Sorge versetzen. Ja, zu deiner Eingangsmeldung hier, wie ist es möglich, dass so ein Kubaner, so ein Kommunist da einfach heutzutage im Jahr 2019 in Berlin auftritt und das Maul aufmacht und so, da muss doch irgendwas dahinter stecken. Wer hat ihn eingeladen? Wie kommt der da hin? Haben die nichts Besseres zu tun da in Kuba? Ja, das war Kuba Si, ist eine Konferenz von der deutsch-kubanischen Freundschaftsgesellschaft. Gut? Ja. Damit haben wir es gesagt. Noch gut. Einmal. Ironie beiseite. Die Leute können das manchmal nicht so unterscheiden, was ironisch ist. Ich habe schon sowas vermutet. Ja? Und wer da natürlich dahinter steckt, sind die gleichen Leute, die da jetzt zum Beispiel in diesem Monat Januar die Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin veranstalten, also einfach diese Linken da, ne? Und das wissen wir ja schon seit den 50er Jahren, das ist das Allerschlimmste, was es überhaupt geben kann. Die Linken, die Kommunisten, die fressen ja kleine Kinder und so. Und heute gibt es sogar eine Partei in Deutschland, die heißt Die Linke, ja, und natürlich, wie immer, fallen sie jetzt alle über die her und natürlich in erster Linie nicht nur die Politiker von den anderen Parteien, sondern auch die gleichgeschaltete Presse, allen voran die Bild-Zeitung, und da gibt es jetzt einen Kommentar dazu von einem Chefredakteur in der Bild-Zeitung, Julian Reichelt, der sagt dann zum Beispiel über Twitter, also in Bezug auf die Partei Die Linke: Wie ungebrochen der Geist der Mauermörder SED noch bei der Linken herrscht, beweist die infame Unterstützung für den Tyrannen Maduro. Wer sozialistische Unterdrückung der Venezuelaner, sagt er, rechtfertigt, der wünscht sie sich heimlich auch für Deutsche. Ja, das ist das Niveau der Analyse in Bezug auf diese Geschichte. Was steckt dahinter? Was ist alles impliziert, wenn wir von einem Ultimatum sprechen für Venezuela, das heißt ein Land, in dem ein gewählter Präsident sein Wesen oder sein Unwesen treibt? Das lassen wir mal dahingestellt sein, das muss jeder selber beurteilen. Aber es muss gesagt werden, was da so vor sich geht. Und das ist wirklich, könnte man sagen, pervers. Es gibt verschiedene Dimensionen, die diese Geschichte hat. Es gibt eine Ablenkung von anderen Sachen. Es gibt das Thema Öl und es gibt das Thema Wählerstimmen. Wir wissen ja, Trump steht mit dem Rücken zur Wand. Der Typ hängt mit seiner faschistischen Politik in den Seilen. Und warum mischt er sich jetzt in Venezuela ein? Die Beziehungen zwischen den USA und Venezuela sind seit langem gespannt. Doch jetzt greift Trump also direkt in die Staatskrise ein. Er organisiert einen Putsch. Er hat drei Gründe. Er provoziert und beleidigt, er liebt Massenkundgebungen und Twitter, war ständig in den Medien präsent. Lange bevor Donald Trump auf der politischen Bühne erschien, drängelte sich ein anderer Populist mit ähnlichem Auftreten nach vorne, Hugo Chavez. Die beiden zu vergleichen ist sehr gewagt, aber ich tu's mal, einfach nur im äußeren Auftreten, nicht in den Inhalten. Da kommen wir gleich zu. Der 2013 verstorbene Ex-Präsident Venezuelas bleibt vielen vor allem auch mit seinen Beschimpfungen amerikanischer Staatschef und so weiter in Erinnerung. George W. Bush nannte er einen Idioten, hatte recht, einen Esel, auch richtig. Sein Nachfolger Nicolas Maduro blieb der Tradition treu. Er beschimpfte Barack Obama als obersten aller Teufel und verglich Trump mit Hitler. Haben schon ganz andere gemacht. Das ist nichts Neues. Das sollte man eigentlich jeden Tag tun. Am Mittwoch wurde aus den Wortgefechten eine internationale Krise. Im ausufernden Politchaos Venezuelas schlug sich Trump offiziell auf die Seite des selbst erklärten Oppositionsführers, eines gewissen Herrn Juan Guaido, der Maduro zuvor für entmachtet erklärt hatte. Auch sehr lustig. Da kommt also ein Typ, den vorher niemand kannte, und erklärt den gewählten Präsidenten für entmachtet. Tolle Sache. Mit dieser Intervention bindet sich Trump an das Schicksal Guaidos. Eine seltene Abweichung von seiner America First Doktrin. Doch überrascht das in Wahrheit keinen. Schon immer agitierte Trump gegen Maduro. Er schließe eine Militäroption gegen Venezuela nicht aus, sagte Trump bereits im August 2017 und verstörte damit selbst seine engsten Berater. Intern soll er sogar eine US-Invasion angeregt haben. Zugleich pflegt die Trump-Regierung nach Informationen der New York Times seit 2017 konspirative Kontakte zur Opposition in Caracas. Vergessen wir nicht den Putsch gegen Hugo Chavez, der so kläglich gescheitert ist und wo sich die Regierung Aznar hier in Spanien verwickelt hat und die spanischen Ölkonzerne. Trumps Vorgänger hatten die sozialistische Führung ebenfalls scharf kritisiert. Sie hielten sich aber aus den innenpolitischen Wirren dieses Landes heraus, zumindest nach außen hin. Hinter den Kulissen sind sie immer dabei. Also, warum geriert sich nun ausgerechnet der 45. Präsident der USA so betont als Kämpfer für die Demokratie in Venezuela, wo er doch sonst keine Probleme mit diktatorischen und antidemokratischen Autokraten, Diktatoren hat? Ich nenne nur Kim Il-sung in Nordkorea oder seine guten Freunde in Saudi-Arabien, die Kopfabschneide-Typen aus dem Kopfabschneide- und Frauenunterdrückungsregime. Warum Venezuela, während Trump sich für die Not in anderen lateinamerikanischen Ländern einen Teufel schert? Zuerst mal gibt es das Thema Florida. Trump und Rubio. Danke, Mr. President, twitterte Floridas Ex-Gouverneur Jeb Bush, nachdem Trump Guaido als Interimspräsidenten anerkannt hatte. Ähnlich erfreut zeigte sich Rick Scott und Marco Rubio, die Senatoren aus Florida. Trump braucht nämlich die Wahlstimmen von diesen Typen. Rund 100.000 Exil-Venezolaner leben in Florida, mehr als in jedem anderen US-Staat. Die meisten lehnen die sozialistische Regierung in Caracas ab. Also, wir brauchen diese Wählerstimmen. Florida wird 2020 zum Schlüsselstaat, sagte Risa Grace Targo, die Lateinamerika-Chefin der Oracea Group im Sender CNN. Ich bin sicher, dass das bei Trumps Überlegungen mitspielt. Zweiter Grund, das Öl. Venezuela hat die größten bekannten Ölreserven der Welt. Die teils undurchsichtigen Geschäftsbeziehungen zu US-Ölmultis reichen bis in die 50er Jahre zurück. Seit Chavez die Industrie verstaatlichte, sind die Ölexporte in die USA fast auf ein Drittel gesunken. Trotzdem bleibt Venezuela der viertgrößte Ölzulieferer für die USA. Die wollen also das Öl wieder selber kontrollieren. Und die Verbindungen bestehen auch auf anderen Ebenen weiter. So ging nach Trumps Wahlsieg beim Planungskomitee für seine Vereidigung 2017 eine Spende, Achtung, von einer halben Million Dollar ein. Absender der texanische Konzern Citgo, eine Tochter des venezolanischen Staatsbetriebs PDVSA, größter Ölexporteur des Landes. Noch stellt sich PDVSA hinter Maduro. Wir haben keinen anderen Präsidenten, erklärte in dieser Woche PDVSA-Präsident Manuel Quevedo, der zugleich Ölminister ist. Dritter Grund, die ganze Sache ist ein Riesenablenkungsmanöver. Die Venezuela-Krise kommt Trump gelegen. Innenpolitisch steht er derzeit, wie wir gerade auch schon gesagt haben, enorm unter Druck. Die Shutdown-Krise zieht sich hin, die ist jetzt so halb beendet worden. Trumps Umfragewerte brechen ein, die Demokraten unter Nancy Pelosi scheinen ihn erstmals ausmanövriert zu haben. Hinzu kommt der bald erwartete Bericht von Russlands Sonderermittler Robert Mueller. Trumps unerwartetes Venezuela-Statement platzte mitten in den Shutdown-Streit. In den US-Medien sorgte es zumindest vorübergehend für einen willkommenen Schlagzeilenwechsel. Viele Kommentatoren loben Trump nun dafür, politisch und moralisch das Richtige zu tun. Haha. Andere zeigen sich aber skeptisch. Zu transparent seien seine Beweggründe. So, in Gesprächen mit Journalisten wurde Sicherheitsberater Bolton mehrmals gefragt, warum Trump auf einmal so gegen Maduro einschreite, aber nicht gegen andere Autokraten, Diktatoren und Menschenrechtsverletzer. Eine Antwort hatte er nicht. Andere monieren, wie so oft bei Trump, die mangelnde Organisation, das Chaos, das Sprunghafte. Seit 2010 haben die USA keinen Botschafter in Caracas. Die restlichen US-Diplomaten dort sind nun weitgehend auf sich allein gestellt. Auch aus der Lateinamerika-Abteilung des Außenministeriums können sie wenig Unterstützung erwarten. Top-Mitarbeiter hatten nach Trumps Amtsantritt gekündigt, ihre Stellen bleiben unbesetzt. So sieht's also mittlerweile aus in USA. So sind die Beziehungen zwischen Trumps Administration und, ja, könnte man fast sagen, den Rest der Welt. Wie der Typ das aber geschafft hat, so viele europäische Länder jetzt auf seine Seite zu ziehen, mit seinem fürchterlichen Ultimatum, das müssten wir vielleicht noch ein bisschen näher betrachten, oder? Ja, und auch noch zu der Geschichte, die du gerade da zitiert hast. Ich meine, die US-Diplomaten, die müssen sich ja dieselbe Frage von Journalisten schon seit Jahrzehnten immer und immer wieder stellen lassen. Wie ist es möglich, dass sie, also zum Beispiel im Falle von Kuba oder jetzt hier Venezuela, die Diktatur anprangern, aber bei anderen Diktaturen in Lateinamerika völlig das Maul halten und überhaupt nichts sagen. Also ist egal, Brasilien, Chile, Panama, Guatemala, wo Argentinien, wo du hinguckst, da haben die USA keine Probleme mit Militärdiktaturen zusammenzuarbeiten. Jetzt aber bei Kuba und bei Venezuela, ja, da ist das ja eine andere Geschichte. Und die Antwort ist, müssten sie eigentlich, wenn sie ehrlich sein würden, die gleiche sein, wie damals Henry Kissinger gesagt hat auf dieselbe Frage. Also den einen Hijo de Puta, den Castro in Kuba versucht man und mit allen Mitteln rauszukicken und zum Beispiel den Somoza nicht, ja. Dann sagt er ganz schlau, ja, dieser Hijo de Puta, dieser Hurensohn, das ist ja einer von unseren Hurensöhnen. Ja. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Ja. Ja, ja, so sieht's aus, Werner. Ja, das ja. sind unsere Dreckschweine, die kontrollieren wir. Die anderen Dreckschweine, die wir nicht kontrollieren, die müssen wir kaputt machen. Eine ja. ganz einfache Formel, die ist simpel und klar, diese Formel, die müsste mittlerweile doch jeder denkende Mensch mitbekommen. Und diese, also die ganzen früheren US-Präsidenten haben genau das Gleiche gemacht. Ne? Reagan, Nixon, Bush und natürlich die Linken, Anführungszeichen, die Demokraten, Kennedy und so auch, ja, alle immer die gleiche Politik. Aber das geht dann hin, wenn du jetzt Europa betrachtest, wie wird hier in Europa mit diesem Thema umgegangen, das Gleiche natürlich, aber es geht hin bis zu den Sozialdemokraten oder bis zu den Sozialisten, ne? Ich meine, Venezuela ist ja hier in Spanien seit dem Aufsteigen dieser Podemos-Partei, dieser neuen linken Partei, ein Schlagwort geworden, das man jeden Tag überall hört, im Radio, im Fernsehen, in der Presse. Venezuela, Venezuela. Ja. Und damit wollen sie diese neue Partei Podemos diskreditieren, weil die angeblich von Venezuela finanziert werden sollen. Ja? Und was tatsächlich stattgefunden hat vor 5 Jahren oder so, dass die als Uni-Professorengruppe, wo sie noch gar nicht sich konstituiert hatten als Partei, dass die aus Venezuela und noch aus 2 anderen Staaten in Lateinamerika ein Projekt akzeptiert haben, eine Studie, weiß ich, über Infrastrukturen und so. Das ist das Einzige, was es gibt. Aber und die wurde dann auch bezahlt von Venezuela, ja, ja, diese Studie? Ja, aber klar, eine ganz normale Geschichte. Nur was dahinter steckt, die Rechte versucht das jetzt so darzustellen, die werden von Venezuela finanziert, was natürlich ein totaler Quatsch ist. Ist ja. gerichtsnotorisch auch schon verboten worden. Die zahlen dann eine kleine Strafe, aber wiederholen es dann trotzdem immer weiter und immer wieder. So viel Prozesse kann man gar nicht anstrengen, wie da behauptet wird. Ja, und dann geht es natürlich weiter. Nicht nur Podemos, sondern auch die Sozialisten hier. Die plappern es nach. Die ja jetzt da die Regierung stellen mit Pedro Sanchez. Ne? Die denken im Grunde genau das Gleiche. Ja, da hat jetzt gerade gestern, glaube ich, der Alfonso Guerra, der zweite Mann nach Felipe, wie ist er? Felipe Suarez? No. González. González, vale. Okay. Wo die in den 80er Jahren an der Regierung waren, die sehr fortschrittlichen Sozialisten, wo man dann denken könnte, dass die irgendwie noch ein gewisses Verantwortungsgefühl haben und ein Faible zu dem Thema Venezuela, der stellt sich doch jetzt hin, dieser Alfonso Guerra, und sagt, also Venezuela, Diktatur, das war das Thema. Es gibt ja Diktaturen, die wenigstens nützlich sind, die wenigstens effizient sind. Aber Venezuela, die sind ja zu überhaupt nichts Nütze. Ja? Ex, der zweite Mann nach Felipe González. Die schwätzen so daher. Und natürlich jetzt, nachdem sich diese Front gegen Maduro ausweitet von USA nach Europa, wer ist in erster Linie auch auf dem Dampfer? Deutschland, Frankreich, Großbritannien auch und jetzt eben neuerdings auch Spanien mit diesem sozialistischen Präsidenten. Ne? Die versuchen uns auch immer wieder jetzt einzureden, die letzten Tage, das ist sehr, sehr markant. Venezuela, die Regierung ist nicht links, Maduro ist nicht links, das betonen sie dermaßen, damit soll man auch linke Solidarität, die vielleicht hier und da aufkommt, in Misskredit bringen. Das wären ja Rechte eigentlich und Diktatoren und die Linke wäre dumm, das wäre so eine Art Linksfaschismus und was sie alles erzählen. Ja, je nachdem, zur Strategie. Was man unter links versteht. Also ja, ja. Teilweise würde ich das auch unterschreiben. Ja, ja, gut, aber nicht, wenn die das sagen. Nicht den Text, den also die uns also eine Seite ist links zu sein innerhalb der Gesellschaft, diese Diskrepanz zwischen Arm und Reich abzubauen, irgendwie in diesem Sinne fortschrittlich oder progressiv zu sein. Aber in dieser Frage ist es natürlich eine andere Frage, links zu sein ist antiimperialistisch zu sein. Und hier haben wir das gleiche Phänomen, wenn ich das sagen kann. Das ist Milosevic, Saddam Hussein, Gaddafi, das ist die gleiche Taktik, die gleiche Strategie. Die wollen einen Regimewechsel und bauschen dann den Satanspopanz dermaßen auf. Ich habe mich immer schon gefragt, wer ist der neue Hitler 2019? Der neue Hitler 2019 ist Nicolas Maduro. Der Hitler 2012 war Gaddafi. Der Hitler 1998 war Saddam Hussein und so weiter und so weiter. Oder nächstes Jahr dann Putschdemon. Naja, Putschdemon, der neue Hitler. Abgesehen von diesem ganzen Gebläse da jetzt, Demokratie, Diktatur, Freiheit und so weiter, ist alles Quatsch. Es geht um das Öl und um das Öl. Und um das Öl. Um diese drei Sachen geht's und sonst gar nichts. Also natürlich, solche Typen wie Chavez oder Maduro, die sind mir auch nicht sympathisch. Ja? Natürlich ist das Kaka, aber wenigstens... Erinnerst du dich noch, Werner, an den Noriega, den Diktator von Panama, der mit der Machete geschwungen hat in einer Parlamentsrede und den haben die sich dann mit einer Militäraktion geholt. Die haben ein ganzes Viertel in Panama bombardiert, haben Tausende umgebracht und dann haben sie Panama praktisch wieder unter ihre Kontrolle bekommen. Also solche Typen laufen ihnen weg. Ja, ja, natürlich. Ja. Konkret zu diesen zwei Typen. Es gibt eine Sache, die mir sympathisch ist bei beiden, bei Chavez und bei Maduro auch. Wenn sie so, wie du vorher das schon gesagt hast, so unflätig daher schimpfen, und über die Politik der USA sprechen und deren Präsidenten. Also da muss ich Ihnen völlig recht geben. Lamentablemente Europa vuelve a caer un gran error. Hier haben wir ein Interview mit Nicolás Maduro. Das ist von gestern Abend. Und der meint, die begehen einen großen, großen Irrtum. Die fallen zurück in die alten Zeiten des Kalten Krieges. Und er spricht hier über den Imperialismus. Seine, sagen wir mal, Analyse und sein Diskurs ist sehr, sehr orthodox links, antiimperialistisch und antikolonialistisch ausgebaut. Y debe retirar su ultimátum. Los gobernantes de Europa, lo que están es a la cola, detrás arrodillados en la política de Donald Trump. Gut, er sagt also, die Regierenden in Europa hängen dem Trump am Schwanz und ziehen ihm hinterher und kriechen ihm sozusagen in den Arsch. Es un récord mundial de elecciones. No tienen moral estos países para hablar de elecciones a Venezuela. Tenemos récord mundial de elecciones. Er sagt, diese Länder, die europäischen Länder, haben keine Moral, um Venezuela Lektionen zu erteilen. Venezuela hat den Weltrekord an demokratischen Wahlen, was sonst kein anderes Land besitzt. Das war ein kleiner Auszug aus einem Interview. Nicolás Maduro, das war ein Interview übrigens mit der türkischen CNN. Die Türkei hat sich ja auch hinter Maduro gestellt, also der türkische Diktator oder Autokrat Erdogan. Und die sehen sowas nicht gerne, die selbsternannten oder auch die gewählten Autokraten. Seien wir mal vorsichtig mit unseren Etiketten, die wir da haben. Er wurde ja gewählt. Ich meine, klar, man muss es sagen. Wenn man sich jetzt die zwei Seiten anguckt, die diesen Guaido unterstützen oder den Maduro unterstützen, auf der einen Seite haben wir die USA natürlich und viele lateinamerikanische Länder, wie natürlich Macri, Argentinien oder Bolsonaro und Brasilien, die sind natürlich voll auf der Seite dieses sogenannten neuen Präsidenten. Und auf der anderen Seite wäre es da, wie du gerade sagst, die Türkei, kein so sehr sympathisches Land, wäre es da noch, Russland, genau das Gleiche, Iran, China und so. Natürlich ist es auch Kaka, ja, aber einfach deshalb sich jetzt auf die andere Seite zu schlagen, das ist einfach dumm, ja. Was auch sehr wichtig ist, das muss man auch betonen, Südamerika, Mittelamerika ist der Hinterhof traditionell der US-Außenpolitik. Wer sich da einmischt, der kriegt eins auf die Nase. Im Hinterhof sind mittlerweile verschiedene Player, wie man heute so schön sagt, Global Player beschäftigt. Nämlich China und Russland haben schon angefangen, ihre Fühler auch infrastrukturmäßig und außenpolitisch und ökonomisch im ölreichen Venezuela auszustrecken. Das heißt, sobald die da einmal richtig drin sind und haben da vielleicht sogar eine Militärbasis, dann sieht es sehr böse aus für die USA. Und die USA steht ja nun mit dem Rücken zur Wand als ehemalige super, fast einzige Weltmacht. Die wird sich nun die Macht teilen müssen mit zwei neuen großen Spielern. Das ist China sowieso. Und Russland wird auch immer stärker und immer frecher. Hat in Syrien praktisch gezeigt, dass es so nicht weitergeht. Hat in der Ukraine gezeigt, Njet, stopp. Wir haben diese Maschine, die NATO-Maschine, hier gestoppt. Sie haben die NATO-Maschine wirklich zum Stehen gebracht in der halben Ukraine. Und das wurmt die Amerikaner natürlich. Und es geht wohl auch ein bisschen um eine Neuaufteilung der Einflusszonen und der Welt hier, oder? Ja, natürlich. Und wie immer die Sache jetzt auch ausgeht, also man kann nur hoffen, dass der Trump da jetzt eine auf den Rüssel kriegt, ja, und wie er jetzt gerade gestern oder vorgestern eine draufgekriegt hat mit seinem Mauerbau, ja, dass er gegen Mexiko und die Einwanderung da eine Mauer bauen will, das war ja praktisch sein Diskurs, mit dem er vermutlich die Wahlen gewonnen hat, ja. Unabhängig von anderen Tricks, ne, wie Fake News und Twittern und glatte Lügen verbreiten und so, Hilfe von seinem Freund Putin, das stimmt ja alles. Aber diese Mexiko-Geschichte, das war vielleicht der wichtigste Punkt, warum er dann gewählt wurde. Wir werden eine Grenze zu Mexiko bauen, eine wunderschöne Mauer, und die auch noch von Mexiko bezahlt werden wird, massiv hoch. Unüberwindbar für diesen Abschaum der Menschheit, der da von Süden her zu uns herein will und die dann außerdem auch noch illegal kommen. Ne? Also, und um das durchzusetzen, eines von seinen 1000 Wahlversprechen, das Wichtigste, da hat er jetzt vor 5 Wochen noch einen draufgesetzt, also wie beim Poker. Ne? Du hast Scheißkarten, aber dann erhöhst du deinen Einsatz, um den anderen einzuschüchtern. Und auf einmal war jetzt da nicht mehr die Rede davon, dass Mexiko die Mauer bezahlt, sondern er hat versucht, das Parlament zu erpressen, den Kongress in den USA, also die Demokraten, da Clinton, Obama und solche Leute. Wenn ihr nicht zustimmt, dass wir den Bau der Mauer aus dem US-Haushalt finanzieren, dann mache ich den Laden zu. Also ich mache die Regierung dicht. Und das heißt, der Staat wird dann seine Beamten nicht mehr bezahlen können. Und das war jetzt 5 Wochen lang so. Und aber die Demokratische Partei hat sich eben nicht erpressen lassen, hat nicht zugestimmt, dass der Mauerbau finanziert wird. Und jetzt musste er, der große Trump, klein beigeben. Jetzt hat er eine neue Idee und sagt, Ja, warum machen wir nicht einfach eine Arbeitsgemeinschaft zwischen den beiden Parteien, die dann eine Lösung suchen? Ja, so von einem Tag auf. Die Merkel-Politik, ne? Wir müssen uns alle an einen Tisch setzen und gemeinsam eine Lösung finden. Das ist ja schon mal Demokratie. Ja, also theoretisch hat er jetzt immer noch eine andere Möglichkeit. Er könnte zum Beispiel Notstandsdekret erlassen, also am Parlament vorbei. Und dann würden die Mittel für den Mauerbau nicht aus dem gesamten Staatshaushalt kommen, sondern vom Verteidigungsministerium. Ja. Also dass der sowas macht, kann man bei so einem Typen auch nicht ausschließen. Ja. Aber gut, ich glaube eher, diese Großschwätzer sind im Grunde immer Feiglinge. Ja? Und so sehe ich den Trump auch. Ja? Und der weiß selber, wenn er das versuchen würde, würde ihn wahrscheinlich irgendein Gericht stoppen, weil eben dann die sogenannte Invasion aus dem Süden, die Immigration wäre dann gleichzusetzen, wie wenn Kuba oder Venezuela die USA attackieren würden. Ne? Also schon daher ist es unwahrscheinlich, dass das durchgeht. Ne? Und oder wahrscheinlich wird es dann innerhalb seiner eigenen Partei den Republikanern eine Revolution geben. Ne? Also jedenfalls, der da Amerika wieder great machen wollte, der K.O. ist er noch nicht, aber doch ziemlich angeschlagen, und hoffen wir, dass ihm dann Venezuela den endgültigen Knockout versetzt. Build that wall, baut diese Mauer, baut diese fucking Mauer, baut diese verdammte Mauer, schreien hier aufgepeitschte Trump-Anhänger. Build that wall, build that wall, build that wall, build that wall, build that wall, build that wall, build that wall, build that wall. Ja. Es ist kurz vor 14 Uhr. Nein, es ist kurz nach 14 Uhr. Wir bringen jetzt mal ein Lied. Ich gebe mal kurz den Wetterbericht durch. Moment. Strahlend sonniger Himmel über Barcelona. Die Temperaturen sind kühl bis kalt. Wir müssen uns hier relativ warm anziehen. Hier im Studio haben wir höchstens, würde ich mal sagen, 9 bis 10 Grad. Das haben wir aber gerne. Wir sind knallharte Burschen hier, abgehärtet. Hier gibt es weder Heizung noch sonst was. Wir könnten zwar eine anmachen, so ein Blaseöfchen uns hier hinstellen, aber das würde uns dann in die Stromleitung knallen und das würde die Qualität der Sendung beeinträchtigen. Das ist wirklich Radio für abgehärtete Leute. Das ist die Radiofront hier bei Kontrabanda 91.4 FM. Wir hatten ja am vergangenen Samstag, unsere große Assemblea General, die Jahresvollversammlung, über die werde ich vielleicht nachher ein paar Worte verlieren. Ich hatte vor der Sendung die Stimmen gebracht von dieser Versammlung und da wird es einige Neuigkeiten geben. Der Januar ist auch nicht mehr lange. Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was, Februar jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Du bist mein Sehnsuchtsort. Beständigkeit und Leben, du reißt mich ins Sofort. Mein Laut und mein Verstehen, versende dein Genuss, verschenke deine Seele, Sekunden sind genug. Du musst mir nichts erzählen, kein Vorbehalt, du bist mein Lebensstrahl, keine Tricks, einfach Geschick. Schieres Gefallen, beteuert und befreit, zwischen Hirn und Jetzt, mit Liebe besetzt. Keine umarmt wie du, du lässt mich endlos treiben, deckst die Welt so gut zu, du musst mir nichts beweisen. nehm dein Augenschein und lichte meine Sinne. Du packst Makel glitzernd ein. Mit dir kann man nur gewinnen. Ich mach dich mir zu meinem Lebensstrahl. Keine Tricks, einfach geschehen. Schieres Gefallen, beteuert und befreit. Zwischen Hirn und Jetzt, mit Liebe versetzt. Gib deine Überdosis Licht, verlieb, verschleudere mich. Setz mich weise und dazu. Ich schenk dir meine Pflicht, bewach dein Glanz und Geheimnis. Bewahren kann ich gut, und werde ich dann irgendwann mal gehen, werde ich mich sicher nochmal umdrehen, geh ich gefüllt mit heller Zeit meine Pfade, fahre ganz leicht. Ich mach dich mir zu meinem Lebensstrahl. Keine Tricks, einfach geschehen. Schieres Gefallen, befeuert und befreit. Zwischen Hirn und Jetzt, mit Liebe versetzt. Es ist Montag, der 28. Januar 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Brüssel. Trotz Regens und niedrigen Temperaturen haben in Brüssel ungefähr 70.000 Menschen an einem Marsch für das Klima teilgenommen. Sie forderten einen ambitionierten und sozial gerechten Klimaschutz. Die Meldung ist vom vergangenen Freitag. In Belgien haben also erneut viele Menschen für einen besseren Klimaschutz demonstriert. Nach Schätzungen der Polizei beteiligten sich bei regnerischem Wetter ungefähr 70.000 Bürgerinnen und Bürger an einem Marsch für das Klima, um ambitionierte und sozial gerechte Maßnahmen zur Begrenzung des Kohlendioxidausstoßes zu fordern. Die Züge nach Brüssel waren so überfüllt, dass es Tausende nicht pünktlich zum Start der Kundgebung in die belgische Hauptstadt schafften. Um dichtes Gedränge in der Innenstadt zu vermeiden, setzte sich die Demonstration früher in Bewegung. Auch in Mons gab es eine Veranstaltung. In den vergangenen zwei Monaten fanden in Belgien somit bereits 4 Klimademonstrationen statt, an denen mehr als 10.000 Menschen teilnahmen. Eine Meldung aus Essen. Der Kaufhof schmeißt 2600 Mitarbeiter raus. Bei Kaufhof sollen im Zuge der Fusion mit dem Rivalen Karstadt rund 2600 Beschäftigte gehen. Das kündigte Karstadt am Freitag in Essen an. Konzernchef Stefan Vandorf betonte, in seinem derzeitigen Zustand sei Kaufhof langfristig nicht überlebensfähig. Rund 1000 Vollzeitstellen sollen in den Führungs- und Verwaltungsstrukturen wegfallen, weitere 1600 in den Filialen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Konzern will die wichtigsten Führungs- und Verwaltungsstrukturen beider Warenhäuser künftig in der bisherigen Karstadt-Zentrale in Essen bündeln. Am Standort Köln, bisher der Sitz der Kaufhof-Zentrale, soll ein Kompetenzcenter, sehr deutsch, für Digitalisierung und E-Commerce aufgebaut werden. Build up. Außerdem sollen von hier aus das Gastronomie- und Lebensmittelgeschäft gesteuert werden. Zudem wird Kaufhof umgehend aus der Tarifbindung aussteigen. Raus. Nächste Meldung kommt aus Wiesbaden. Ende vergangenen Jahres lebten in Deutschland nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes 83 Millionen Menschen. Das sei ein Höchststand seit dem Ende der DDR, der trotz eines Geburtendefizits durch Zuwanderung erreicht worden sei, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Ende 2017 lag die Bevölkerungszahl bei 82,8 Millionen Menschen. eine Meldung aus Österreich. Graz. Im Prozess gegen eine Gruppe von sogenannten Staatsverweigerern, was mag das denn sein, ist in Österreich die Präsidentin des Staatenbunds Österreich zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil des Landgerichts Graz erging am Freitag unter anderem wegen, Achtung, versuchter Bestimmung zum Hochverrat und Gründung einer staatsfeindlichen Verbindung. Die Chefin des Staatenbundes hatte Erfahrungen bei den deutschen Reichsbürgern gesammelt und setzte deren Ideen teilweise in Österreich um. Mit selbstgeschriebenen Haftbefehlen wollte sie unter anderem das Bundesheer dazu bringen, Regierungsmitglieder zu verhaften. Anschließend wollte sie selbst eine Regierung bilden und Staatsoberhaupt werden. Auch wir hier im Niemandsland haben ja schon Haftbefehle ausgestellt, Werner. Du bist ja unser Sicherheitskommissar. Ja, wen würdest du denn direkt verhaften lassen? Nee, Freiheit für alle. aber ich finde doch interessant, also wo du das gerade vorgelesen hast, habe ich sofort an Deutschland und die Reichsbürger gedacht, aber ich finde es doch irgendwie nett von diesen Österreichern, dass die sich dort jetzt Staatsverweigerer nennen. Also das finde ich eigentlich ein sympathisches Wort im Gegensatz zu Reichsbürger. Hat gut. Aber auch ein bisschen was mit dem Puigdemont-Prinzip zu tun. Wir erkennen die Regierung nicht an, wir verweigern unsere Gefolgschaft einer Regierung, die wir als Unrechtsregierung betrachten. Das war ja der Dui. Natürlich haben die recht, wenn sie sagen, der Staat ist das Monster, das uns alle unterdrückt. Ne? Nur so wie die den abschaffen wollen, so geht's natürlich nicht. Ne? Naja, sie wollen ja dann auch übernehmen. Sie wollen den nicht abschaffen, sondern sie wollen den Staat eigentlich nur übernehmen, glaube ich. Das müssen schon wir tun, du und ich und alle Rentner und auch die, die noch Arbeit haben, nicht so ein paar hergelaufene Verrückte da. Kommen wir zu der Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. RWE erwartet signifikanten Stellenabbau. Konzernchef Schmidt sagte der Rheinischen Post, durch den Kohleausstieg müssten bereits bis 2023 zahlreiche Jobs gestrichen werden. Wie viele Arbeitsplätze betroffen seien, lasse sich aber noch nicht abschätzen. Guaido ruft zu neuen Protesten in Venezuela auf. Der selbsternannte Interimspräsident will mit seinen Anhängern am Mittwoch erneut für Neuwahlen demonstrieren. Staatschef Maduro rief das Militär auf, den Putschversuch der Imperialisten abzuwehren. Zahl der Opfer nach Dammbruch in Brasilien gestiegen. Laut Behörden wurden bislang 58 Tote geborgen. Die Rettungskräfte suchen auch mit Hubschraubern in den Schlammmassen nach Überlebenden. Mehr als 300 Menschen werden noch vermisst. Zahl der Minijobs in Deutschland auf Rekordniveau. Wie die Funke Mediengruppe berichtet, sind 364.000 Menschen in Haushalten als Hilfskräfte gemeldet. Doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Mehr als 90% sind demnach Putztätigkeiten. Streik von Taxifahrern in Madrid. Tausende blockierten in den Morgenstunden Hauptverkehrsachsen. Dadurch kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr. Die Fahrer fordern von der Politik eine neue Regelung für alle Fahrten in der Stadt, also auch für die Konkurrenten wie Uber. Das Wetter heute im Osten und Südosten freundliche Abschnitte und oft trocken, sonst Wolken verhangen mit Schauern im Bergland Schnee. Höchstwerte von -2 bis +6 Grad. Wir haben es gehört, es gibt den Taxistreik in Madrid. Hier in Barcelona scheint er erstmal beendet zu sein. Es geht um den unfairen Wettbewerb der Online-Anbieter. Seit mehr als einer Woche sind spanische Taxifahrer im unbefristeten Ausstand. Anlass ist die Forderung nach stärkerer Regulierung von Online-Diensten, die Fahrten zu günstigeren Preisen als die traditionellen Taxis anbieten. In Madrid und Barcelona wurden aus Protest gegen Billiganbieter wie Uber Straßensperren errichtet. Am Wochenende gab es dann in der katalanischen Metropole eine vorläufige Einigung, wie gerade gesagt. Die Regionalregierung hatte festgelegt, dass Nutzer von Uber, Cabify und ähnlichen Diensten ihre Bestellungen mindestens eine Stunde vor Fahrtantritt machen müssten, um ihren Wettbewerbsvorteil gegenüber Taxis zu dämpfen. Diese Regelung war zuvor von den Taxifahrern mit einer knappen Mehrheit in einer nicht bindenden Umfrage unterstützt worden. In Madrid dagegen gehen die Proteste weiter. Währenddessen haben auch Fahrer des US-Anbieters Uber protestiert. Sie boten ihre Dienste 2 Tage lang unentgeltlich an. Die regulären Taxifahrer waren empört wegen des japanischen Streiks, so nennt man das. Dieser sei verboten. Vorbild für solche Aktionen waren unter anderem Busfahrer in Okayama 2018, die während ihres Ausstands kostenlos Passagiere beförderten. Die Stimmung ist aufgeheizt hier in Spanien und hier in Barcelona immer noch. 14 Menschen wurden in Madrid während der Demonstrationen verletzt. Auch gestern Abend hat die Polizei wieder ordentlich reingeknüppelt. Ein Uber-Fahrer wurde am Sonnabend mit einer Luftdruckpistole beschossen. Die Scheiben seines Fahrzeugs gingen zu Bruch, er selbst wurde am Arm verletzt. Erkannt wurde er, weil in den meisten Regionen Spaniens die Betreiber von Vehículos de Turismo con Conductor, UBTC, das sind die Fahrzeuge mit Fahrer heißt das, also Einzelpersonenwagen mit Fahrer, eine Lizenz benötigen und Aufkleber am Fahrzeug anbringen müssen, die sie als solche identifizieren. Die Fahrer der Online-Anbieter verhielten sich unfair im Wettbewerb, sagen die Taxistas. Sie selbst müssten hohe Lizenzgebühren zahlen und sich an strengere Auflagen halten, obwohl die anderen dieselben Dienstleistungen anböten. In ganz Spanien sind Medienberichten zufolge bereits über 11.000 Lizenzen für Fahrer vergeben worden, die im Auftrag von, Achtung, online-basierten Diensten unterwegs sind. Das ist auch wieder ein anderes Thema, weil da stecken große internationale Fonds dahinter, die meisten aus den USA, an denen auch Google und Facebook beteiligt sind. Gut, also, der Konflikt zieht sich seit längerem hin. Bereits im Juli und August 2018 hatten Taxifahrer gestreikt. Die sozialdemokratische Regierung verabschiedete im Dezember ein Dekret, mit dem die Zuständigkeit für die Regulierung an Regionen und Rathäuser weitergegeben wurde. Das ist also die berühmte heiße Kartoffel, die jetzt von einem zum anderen geschoben wird. Die Nationale Kommission für den Wettbewerb ist gegen die Regulierung. Es sei nicht im Sinne der Verbraucher, wenn diese nicht den günstigsten Preis für eine Leistung bekommen können, hieß es in einem Bericht. Mit dieser Argumentation war im Sommer auch ein Reglement der Stadtverwaltung Barcelonas gestoppt worden, das das Preisdumping von Uber und Co. begrenzen soll. Naja, bei dieser Geschichte da mit dem Taxistreik, also meine Sympathien sind ganz klar auf Seiten der Taxifahrer, obwohl die ja stinken, rauchen, unfreundlich sind. Und für Atletico Madrid sind. Ja. Nein, nicht alle. So hört man das jetzt überall, ne? Von welcher Seite ist ja klar. Und auf der anderen Seite sind eben gerade diese Uber, Cabify, wie du es sagst, ne? 2 Tage lang die Leute umsonst befördern. Das ist genau die gleiche Politik, Taktik, die alle diese internationalen Großkonzerne anwenden, auch Supermarktketten, mal ein paar Tage lang unter Selbstkosten verkaufen, um die Leute anzuziehen. Die sollen dann ruhig vor die Hunde gehen und dann danach werden wir dann ganz langsam die Preise wieder erhöhen. Das ist die gleiche Strategie. Es gibt auch eine historische Vorgeschichte. In Los Angeles zum Beispiel gab es Taxifahrer wie hier in Barcelona, in Madrid vor einigen Jahren. Und dann kamen Uber und Cabify und diese Konzerne auf den Markt und boten zum Beispiel eine Fahrt, die im Taxi 20 Euro kostete, boten sie für 9 Euro an. Nach 2 Jahren gab es kein einziges Taxi mehr. Die Fahrt, die der Taxifahrer damals für 20 Dollar gemacht hat, kostet heute 40 und 50 Dollar. Das ist die Strategie dieser Konzerne. Als ich am Dienstag den Paseo de Gracia herunterging, sah ich die Taxifahrer, die hatten da den ganzen Passage blockiert, nur die Busse durften durch und die hatten uns so Handzettel in die Hand gedrückt. Da stand unter anderem auch drauf, dass die Generalitat schützt 2 multinationale Konzerne und opfert dafür 14.000 katalanische Arbeitsplätze. Tolle Republik, so stand das da. Damit wird auch auf den merkantilen Charakter der separatistischen Regierung unter Quim Torra hingewiesen, die sich einen Dreck um die Arbeiter scheren, denen es eigentlich nur darum geht, die Gelder zu kontrollieren und einen eigenen Staat zu gründen, den sie dann selber ordentlich benutzen und ausbeuten können für ihre Klasse und ihre Zwecke. Das haben die Taxifahrer indirekt eigentlich damit gesagt. Und Sie haben auch noch gesagt, lieber Nutzer der Taxis, wenn du in 3 Jahren für eine Fahrt zum Krankenhaus, die dich jetzt 5 Euro kostet, 30 Euro zahlen musst, dann denk bitte an uns und an unseren heutigen Tag. Ein Riesenskandal sind die sogenannten billigen EU-Bürgerschaften. Brüssel kritisiert mittlerweile etwas, was sie selber angeregt haben, nämlich den schwungvollen Handel mit Pässen und Visa in Mitgliedstaaten. Diese Regelung ist für reiche Leute, für Oligarchen und für Kriminelle. Wer die Webseiten russischer Wirtschaftsportale besucht, kann die eingeblendeten Anzeigen nicht übersehen. Aufenthaltsgenehmigung für Tschechien nur 300 Euro. Land und Summe können wechseln. Aber das Phänomen ist derart verbreitet, dass die EU-Kommission offenbar ernsthaft besorgt ist. Wie aus einem am Mittwoch von Brüssel veröffentlichten Bericht hervorgeht, kann man in 20 der Mitgliedstaaten mit Investitionen, so heißt das, eine Daueraufenthaltsgenehmigung erwirken. Zypern, Malta und Bulgarien offerieren gegen entsprechende Zahlungen sogar die Staatsbürgerschaft. Aufenthaltstitel verschachern aber nicht nur notorisch kapitalschwache Mitgliedstaaten an der südlichen und östlichen Peripherie. Auch das wohlhabende Großherzogtum Luxemburg mischt ordentlich mit. Dort ist es freilich etwas teurer. Die Staatsbürgerschaft in Luxemburg gibt es nicht zu kaufen und ein Dauervisum kostet hier 5 Millionen Euro. An Armutsmigranten wendet sich dieses Angebot also nicht. Ein bulgarischer Pass ist dem Bericht der EU-Kommission zufolge für eine Investition von 1 Million zu haben. In Zypern kostet dasselbe Dokument 2 Millionen Euro. Malteser kann man für 650.000 Euro werden. Oder man ist beim Malteser Hilfsdienst. Kleiner Scherz. Schneide ich nachher raus. Der Begriff der Investitionen wird dabei nicht allzu eng gesehen. Auf Malta zum Beispiel reicht der Kauf heimischer Staatsanleihen. Du kannst also maltesische Staatsanleihen kaufen und schon bist du Malteser. Zypern verlangt den Erwerb einer Immobilie im entsprechenden Wert. Warum also nicht auch einer Villa am schönen Mittelmeerstrand? Aufenthaltsgenehmigungen ohne Staatsbürgerschaft sind wesentlich preiswerter, ab 13.500 Euro in Kroatien. Zypriotische Pässe haben sich zum Beispiel der russische Aluminiummagnat Oleg Deripaska und der ukrainische Oligarch Igor Kolomoski verschafft. Die Liste der Neuzyprioten und Neumalteser ist aber wesentlich länger. Direkt kann die EU angeblich gegen solche Praktiken nicht einschreiten. Haha, es sei Sache der Mitgliedstaaten, wem sie ihre Staatsbürgerschaft verleihen oder den langfristigen Aufenthalt erlauben. Also auch, wie sie die engen Loyalitätsbeziehungen, die nach gängiger Rechtsprechung die Staatsbürgerschaft eines Landes begründen, zwischen sich und ihren Neubürgern sehen. Teilweise ist es grotesk. Man kann als Interessent durchaus physisch zum ersten und letzten Mal im betreffenden Land auftauchen, wenn man sich den entsprechenden Pass abholt. So in Malta und Bulgarien, dito in Griechenland für die Aufenthaltsgenehmigung. In Portugal reicht ein Aufenthalt an 7 Tagen innerhalb eines Jahres. Das sind ja diese Geschichten mit diesen Steuerflüchtlingen, Cristiano Ronaldos und die Messis und diese ganzen Halbmilliardäre schon, die kann man schon unter die Milliardäre zählen, die nutzen das ja, dass sie sich irgendwo einschreiben und dann irgendwo Shakira zum Beispiel, dann irgendwo ihre Steuern ganz woanders zahlen und so weiter. Da gibt's also genügend Tricks. Gut, also. Was Brüssel stört, ist, dass die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaates also automatisch den Status, Achtung, als EU-Bürger verleiht. Das ist auch wieder ein Thema. Da kann sich also jemand für Geld in Zypern eine Villa kaufen und kann dann, wenn er Glück hat, in Deutschland Sozialhilfe beantragen. Ist auch schon vorgekommen, ja. Diese aber genießen Niederlassungsfreiheit in der ganzen Union und das gilt auch für die Familienangehörigen. All das beruht auf gegenseitiger Anerkennung seitens des EU-Staates und diese setzt voraus, dass die Kriterien halbwegs vergleichbar sind. Offenkundig ist das nicht der Fall, wenn Aufenthaltstitel und Pässe verhökert werden. Im Bericht wird kritisiert, dass unter diesen Bedingungen ein Aufenthaltsshopping möglich sei. Ein Bewerber, der in einem Mitgliedstaat abgelehnt worden sei, könne es in einem anderen nochmals versuchen. Ja, ja, in USA existiert das ja schon lange, ich weiß nicht mehr, aber vor einigen Jahren schon, glaube ich, ging es um 1 Million Dollar, die du in der Tasche haben musstest oder dann irgendwie eine Villa gekauft hat oder du hast dich bei einer Firma eingekauft für $1 Million oder irgend so, dann hast du schon die Green Card gekriegt. Also das auf dieser Seite funktioniert das immer, aber auf der anderen Seite, wie eben Mexiko vom Süden her, die armen Schweine, die lassen wir nicht rein. Ne? Obwohl das ja, wie du vorher bei der vorletzten Meldung gesagt hast, offenbar der Ausweg ist. Ne? Es gibt immer weniger kleine, süße, blauäugige deutschen Babys, wie hier in Spanien auch, ne? Und wir sind besorgt, bald gibt's keine authentischen Katalanen oder Spanier oder Deutsche mehr. Wir werden überschwemmt von einer Einwanderungswelle, aber nur dadurch steigt die Bevölkerungszahl. Ne? Und wenn jetzt natürlich das noch mehr steigen soll, indem man solche reichen Ausländer reinlässt, ja, das ist nicht eigentlich das Problem, sondern das andere, denke ich mal. Ne? Letzte Woche gab es in Deutschland den Holocaust-Gedenktag. Zu dieser Gelegenheit kommt auch der Film Schindlers Liste wieder in die Kinos. Ich habe hier eine kleine Reportage von der ARD, da hören wir mal kurz rein. Genau 74 Jahre ist es her, dass die sowjetische Rote Armee das Leiden in Auschwitz beendete. Das Konzentrationslager im von den Deutschen besetzten Polen wurde befreit. Doch wie Bundesaußenminister Maas sagt, bröckelt die Erinnerungskultur in Deutschland. Sie stehe unter Druck von extremen Rechten. Sorge bereitet ihm auch eine Umfrage unter jungen Leuten, von denen 40% angaben, kaum oder sogar nichts über den Holocaust zu wissen. Der Film Schindlers Liste hatte bereits vor 25 Jahren tausende Schüler mit dem Nationalsozialismus konfrontiert. Jetzt läuft er erneut in den Kinos und soll erinnern an die Schrecken, die nicht allzu lang zurückliegen. Andreas Herz. Laut Gesetz, mein Herr, muss ich darauf hinweisen, dass ich Jude bin. Erstkontakt mit dem Meisterwerk. Der YouTube-Trailer gibt Marie und Kim einen Eindruck, was sie gleich erwartet. Glaubt ihr, dass die Handys ausbleiben? Natürlich, ja. Ja. Geschichtsunterricht im Kino. Die Überlebenstricks der KZ-Kinder, Goethe, der sadistische Kommandant und natürlich Oskar Schindler, Itzhak Stern und ihre Liste. Wer draufstand, durfte arbeiten. Die Rettung für 1200 Juden. Diese Liste ist das Leben. Und rundherum, um ihre Ränder, ist das Verderben. Doch ein Name fehlt in der Szene, ein entscheidender, im Film nur einmal zu hören. Die Synagoge in Augsburg, ein Treffen mit Regina Pemper. Mein Onkel Miatek Pemper, der viel dazu beigetragen hat, dass man die Liste überhaupt schreiben konnte. Pemper war der Stenograf von Kommandant Goethe im Lager Plaschow. Unter Lebensgefahr gibt er geheime Informationen weiter. Er informiert den Fabrikbesitzer Schindler, dass nur noch kriegsentscheidende Produktion Zukunft hat und sorgt so dafür, dass das Lager nicht aufgelöst wurde und die Menschen in die Vernichtungslager gekommen sind, sondern man konnte das Lager erhalten und wer Arbeit hatte, hatte noch eine Chance zu überleben. Kriegswichtige Arbeitskräfte! Ihre Finger polieren die Innenseiten von Messingpatronenhülsen. Spielberg hat auf Pempers Rolle verzichtet, das Zuschauerhirn nicht überfordern, um das Herz zu erreichen. Die Plätze von Kim und Marie sind zwischenzeitlich leer. Weil es mir einfach zu viel war. Ich habe es echt lang durchgehalten, dass ich nicht weine, aber... Spielbergs Meisterwerk, beeindruckend, auch noch nach 25 Jahren. Es heißt, wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Zum Holocaust-Gedenktag am vergangenen 27. Januar. Niemandsland, un programa en alemán a Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Ein weiterer Gedenktag ist hier zu erwähnen. Vor 75 Jahren zerschlug die Rote Armee den Blockadering der deutschen Wehrmacht, um die Metropole an der Neva, um Leningrad. die Soldaten der Roten Armee rund um die befreite Hafenstadt Leningrad, St. Petersburg, schossen am 27. Januar 1944 aus allen Rohren zum Zeichen des Sieges über die deutschen Belagerer. Mehr als 1 Million Menschen kamen während der 900 Tage andauernden Blockade der zweitgrößten sowjetischen Stadt ums Leben, ehe die deutschen Verteidigungslinien zusammenbrachen. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 schnitten deutsche Verbände im September Leningrad von allen Landverbindungen ab. Adolf Hitler ließ die Eroberung der Stadt abbrechen, während deutsche Panzer schon durch die Vororte rollten. Stattdessen befahl er die Belagerung. Hunger, Seuchen und Erfrierungen sowie Luft- und Artilleriebombardements trafen die Leningrader. Leningrad hatte als Hauptstadt der Oktoberrevolution von 1917 vor allem symbolische Bedeutung. Die Toten von Leningrad waren Opfer einer ideologisch motivierten Kriegsführung. In der Sowjetunion waren realistische Schilderungen der Belagerung bis in die 1980er Jahre verboten. Erst danach wurde das Grauen in vollem Umfang sichtbar. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen Montag, dem 28. Januar. Notícies de Barcelona, Niemandsland. Thema Überlebenskampf, wie gerade schon gesagt, der Aufstand der Taxiunternehmer und Taxifahrer in Barcelona drohte zu Beginn der vergangenen Woche, das Zentrum der Stadt für den Verkehr vollkommen lahmzulegen. Es gab Zusammenstöße zwischen den Mossos d'Esquadra und militant auftretenden Taxifahrern. Autos der Taxikonkurrenz Uber und Cabify wurden beschädigt, die Nerven lagen sehr blank. La Tormenta Perfecta, der perfekte Sturm, titulierte die Tageszeitung El Periodico am Dienstag. Manchmal klingt das alles ein bisschen hämisch. Die katalanistische Generalitat schob der Bürgermeisterin Ada Colau die Schuld zu. Weil sie sich verstecke. Ada Colau zog daraufhin die Samthandschuhe aus und teilte ihrerseits aus. Competencia sei verantwortlich, das heißt, die Regierungsinstitutionen, in deren Verwaltungsbereich die Regulierung auf den Personentransportsektor fallen. Gut, das war eine Ergänzung zu unserer Meldung von vorhin. Kurtaxe, 22 Millionen Euro der sogenannten Kurtaxe Impuesto de Estancia Turística, IEET, hat das Rathaus von Barcelona in dieser Legislaturperiode eingenommen. Davon 50% allein hier im Stadtbereich. Von den 9,6 Millionen, die 2018 eingenommen wurden, wurden 2,3 Millionen für Verbesserungen und Projekte in den vom Tourismus am stärksten betroffenen Stadtvierteln verwendet. Da gab es Verstärkung der Buslinien, die Bürgersteige wurden verbreitert, es gab stärkere Präsenz von sogenannten Agentes Cívicos, das sind oft sehr junge Leute mit gelben Westen, die den Flaneuren auf nette Art beibringen, dass sie ihren Müll nicht gegen die Hauswand schleudern sollen. Und dass man nicht mit 30 Kilometer pro Stunde auf einem gemieteten Elektroroller über die engen Bürgersteine fahren darf. Aber es gab auch Verbesserungen in den Parks und in der Infrastruktur für die Flaneure in Barcelona. Taxikrieg gegen Uber und Cabify 2. Bürgermeisterin Colau erklärte am Mittwoch nach Beendigung des Taxifahrerstreiks und der Proteste, dass ausländische Investoren immer willkommen seien in Barcelona, solange sie die Regeln und Gesetze des Landes beachten, keinen unerlaubten Wettbewerb betreiben und ihre Steuern zahlen und nicht mit Tricks in globalen, anonymen Scheinfirmen in Steuerparadiesen das Geld transferieren. Uber und Cabify haben angekündigt, in Barcelona nicht mehr präsent zu sein, nachdem sie ihren Dumpingpreiskampf gegen die Taxis aufgeben mussten. Colau hat das also sehr elegant gesagt, was das Geschäftsmodell dieser Leute ist. Unlauterer Wettbewerb, solange wie man den Markt noch nicht kontrolliert hat. Sobald man den Markt kontrolliert, kommt dann der Hammer. Bleiben wir beim Thema Rathaus und Bürgermeisterin. Bald sind ja Wahlen. Ich habe mich übrigens letzte Woche ins Wahlregister eingetragen. Das solltest du vielleicht auch tun, Werner. Du musst da zum Rathaus gehen und dich einschreiben, weil man unterschreiben muss, dass man nicht in zwei Ländern gleichzeitig wählt. Es gibt ja Leute, die haben zwei Wohnsitze und könnten dann theoretisch hier wählen, eine Maschine nach Deutschland nehmen und dann im Wahllokal für die Europawahlen zum Beispiel in Deutschland wählen. Bei den Munizipalwahlen fallen ja die Termine nicht aufeinander, man könnte also zweimal wählen. Da ist mir das Hemd näher als die Hose, dann, wenn das so ist, dann wähle ich lieber hier als in Deutschland. Gut, ich auch. Bürgermeisterin Ada Colau präsentiert am Mittwoch eine positive Bilanz ihrer Amtszeit. Barcelona, so der Bericht, sei die spanische Stadt, die am stärksten in soziale Infrastruktur investiert habe. Zum Beispiel auf dem Wohnungsbausektor, im öffentlichen Dienst. Man habe den sozialen Zahnarztservice für tausende Arme und Geringverdiener ins Leben gerufen. Vor dem Colegio de Periodistas erklärte Ada Colau, dass 150 Millionen in die benachteiligten Stadtbezirke investiert wurden. Der Bau von 4.000 neuen Wohnungen sei gefördert worden. Man habe tausende Zwangsräumungen verhindert. Der Generalitat unter dem Soberanisten Quim Torra warf Colau vor, zu wenig in die städtischen Bereiche zu investieren, die in ihrem Kompetenzbereich liegen. Bleiben wir beim Thema Abspaltung. Das ist die vorletzte Meldung in unserem BCN-Katastrophenblock. Der Fahrplan der neuen Puigdemont-Partei wurde am vergangenen Samstag auf dem Gründungsparteitag hier in Barcelona festgelegt. 2500 Gründungsmitglieder kamen zusammen und beschlossen, mit dem bisherigen Kurs von Junts per Catalunya bzw. Ex-Convergència weiterzumachen. Das war die große Neuigkeit. Wir machen so weiter, wie wir waren. Propaganda also und Wahlen gewinnen für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Das sind die zwei großen Punkte. La Crida, so heißt die Partei offiziell, der Schrei, ist auch personell identisch mit der Führungsriege der Generalitat und ihrer Kulturvereine. La Crida wird nicht als Partei bei den Wahlen antreten, jetzt bei den Kommunalwahlen, fordert aber PDeCAT auf, Puigdemont-treue Kandidaten in ihre Listen zu nehmen. Der Gründungsmythos der Crida lautet offiziell: Die Partei La Crida wird das Mandat vom 1-0, das heißt hier vom 1. Oktober 2017, verwirklichen, als das illegale und sehr schlampige Referendum durchgeführt wurde. Wenn nötig, mit politischem Ungehorsam, das schließt man auch nicht aus. Kurios übrigens, Achtung, was Junts per Catalunya im Parlament fordert. Die fordern nämlich, dass Puigdemont und Jordi Sánchez habilitiert werden müssen, um ihre Rechte als Abgeordnete wahrzunehmen, damit sie kandidieren können, erfüllt sie in der Crida nicht. Das heißt, weder Sánchez noch Puigdemont können in La Crida kandidieren. Das ist auch lustig, oder? Ich meine, immerhin, was sie von der spanischen Regierung fordern, praktizieren sie selber in ihrer eigenen Partei nicht. Lustig und traurig gleichzeitig, ne? Ja, also gut, nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Sache verfahren ist und wie man angeblich versucht, da rauszukommen, mit dem Kopf durch die Wand, je sturer, umso besser. Ne? Und gerade weil jetzt heute auch noch ein anderer Jahrestag ist, vor genau 80 Jahren ist Franco mit seinen Truppen hier in Barcelona einmarschiert, über die Diagonal, und solche Leute wie Puigdemont, die tun eigentlich im Grunde alles dafür, dass es wieder passiert. Ne? Wenn es diesmal auch nicht Franco da vorne wegmarschiert. Ja, das ist richtig. Vor 80 Jahren gaben die republikanischen Truppen in Barcelona erschöpft auf. Die katalanische Metropole fiel in die Hände der Faschisten. In der Nacht vom 25. zum 26. Januar 1939 fuhr eine dunkle Limousine aus der etwa 25 Kilometer entfernten, nordöstlich von Barcelona gelegenen Stadt Granollers kommend auf die Avinguda Diagonal, eine der Hauptverkehrsadern der katalanischen Metropole, und bog nach rechts in die Avinguda del Tibidabo ein. In dem Wagen befanden sich die deutschen Spanienkämpfer Walter Vespa, Karl Kleinjung, Gustav Röbelen, Otto Schlewinski und Lothar Marx. Ihr Ziel war das Botschafts- und Konsulatsviertel im letzten Drittel dieser Straße. Das Auto, ein leicht gepanzerter 1937er Cadillac, war der Dienstwagen von Dolores Ibarrudi, Mitglied des Politbüros der KP Spaniens, PCE, und bekannt als La Passionaria. Sie hatte in der von einem schmiedeeisernen Zaun umgebenen einstöckigen Villa in der Avinguda de Tibidabo Nummer 17, die das sowjetische Generalkonsulat beherbergte, ein Büro gehabt. Es gelang ja, wie bekannt, die Passionaria aus Spanien rauszuschmuggeln. Meine Damen und Herren, wir hier im Niemandsland begehen diesen Gedenktag mit einem Wutschrei: No pasarán und nunca más. Und hiermit beenden wir den Katastrophenblock. Land. Sag gern Bescheid. Das ist doch keine Story für die Ewigkeit. Nur was ein Blick durch Schlüsselloch vom Leben zeigt. Ein schöner Ort, eine Schneekugelszenerie. Dreh sie auf den Kopf und es schneit wieder St. Pauli. Und es schneit wieder St. Pauli. Und es schneit wieder St. Pauli. Und es schneit wieder St. Pauli. Dreh sie auf den Kopf und es schneit wieder St. Pauli. Ich pack dich ein, halt dich fest, draußen schneit's. Du hältst es mit mir in der Kälte aus, nur wie weit? Soweit ich meine Füße an der Promenade tragen. Ich gewöhn mich halt noch immer an deinen Namen. Ein Kosmonaut, der aus den Sternen dieses Viertel traf. Immer zwischen Mondwanderung und deinem Mittagsschlaf. Du hältst mich wach, manchmal tags und manchmal nachts. Kann bestimmt nicht wieder schlafen, wenn du einmal für mich lachst. St. Pauli, ich blieb wochenlang in einer Kugel. Aus Glas sitzen, niemals draußen drinnen Trubel. Und jetzt steh ich hier mit dir, guck aufs Wasser, mir wird warm. Zwischen Kiezgebrüll und Dampferquallen bin ich jetzt für dich da. Das ist doch keine Story für die Ewigkeit. Nur was ein Blick durch Schlüsselloch vom Leben zeigt. Ein schöner Ort, eine Schneekugelszenerie. Dreh sie auf den Kopf und es schneit wieder St. Pauli. Und es schneit wieder St. Pauli. Und es schneit wieder St. Pauli. Und es schneit wieder St. Pauli. Dreh sie auf den Kopf und es schneit wieder St. Pauli. Kein Geld der Welt gegen diesen Moment. Die Sonne geht gerade unter, wir haben bis eben gepennt. Pauli Pizza kommt, Frühstück ist fertig. Zum Nachtisch Brownies, beste Leben, ganz ehrlich. Keine tiefen Gespräche, es gab nur Sprüche wie am Stammtisch. Kriegsfilme gucken, alles andere zu romantisch. Witze machen über alles und jeden. Über uns und die Kollegen, schönes, sinnloses Leben. Geboren werden, Sachen machen, dann der Tod. Bis du sagtest, halt die Klappe und jetzt küss mich, du Idiot. Alles, was es zu besprechen gibt, verschieben wir auf später. Denn ab morgen trennen uns beide wieder 1000 Kilometer. That's how I feel. It's yours, it's yours. Bye, bye, bye, bye. Nur was ein Blick durch Schlüsselloch vom Leben zeigt. Ein schöner Ort, eine Schneekugelszenerie. Dreh sie auf den Kopf und es schneit wieder St. Pauli. Und es schneit wieder St. Pauli. Und es schneit wieder St. Pauli. Und es schneit wieder St. Pauli. Dreh sie auf den Kopf und es schneit wieder St. Pauli. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Die letzten 12 Minuten im heutigen Niemandsland sind angebrochen. Kino steht auf dem Programm. Was gibt's da? Es gibt was und es gab was. Und von dem, was es gab, habe ich mir im Texas angeguckt, El Viaje de Nisha, also die Reise von Nisha. Ich weiß nicht, wie der Film auf Deutsch heißt. Es eine norwegisch-deutsche Co-Produktion und sehr empfehlenswert, finde ich. Zwei Welten prallen aufeinander, nämlich innerhalb der gleichen Familie, eine pakistanische Familie, die in Oslo, glaube ich, wohnt. Also diese zwei Welten, europäische Kultur, die Tochter ist in Norwegen schon geboren und die andere Welt eben der Patriarchis, wie sagt man, Patriarchat, Islam und die Haltung eben der älteren Pakistaner. Mehr will ich nicht verraten, sehr gut für meine Begriffe und ist erzählt wie ein Krimi. Also man wird vom ersten Moment an, siehst irgendwie, das kann nicht gut gehen und wie geht's aus, was passiert am Ende. Und einfach deshalb ist er auch gut, ja. Okay, und dann bei Goethe, da ist es noch billiger als im Texas, da muss man gar nichts bezahlen. Am letzten Mittwoch den Film von Schlöndorff aus dem Jahr 2000, Die Stille nach dem Schuss, wo es geht eben über die Entstehung der RAF, der sogenannten Bader-Meinhof-Gruppe, Anfang der 70er Jahre. Und bis hinein in die 80er Jahre, Also die Namen der Leute, die heißen dann nicht Bader und Meinhof oder Gudrun Enslin, sondern es sind Schauspieler, die haben andere Namen. Hauptsächlich geht es um Rita Vogt, eine von diesen Terroristen da. Und wie die dann eben, nach denen dann öffentlich gefahndet wurde, dann sind die auch aus Deutschland abgehauen oder nach Deutschland eingereist, nicht nur von Frankreich, Italien oder Schweiz aus, sondern auch über und durch die DDR, ne? Was damals praktisch niemand wusste, später wusste man das. Und ganz später noch wusste man, dass auch der westdeutsche Verfassungsschutz und die Geheimdienste wussten, dass die teilweise in der DDR da untergekommen sind. Also darum geht's bei diesem Film. Und in der Filmotheca dann noch diese Woche Samstag. Also der ist gelaufen, der lief letzte Woche Mittwoch, ne? Genau. Aber kann man überall kriegen, auch eben beim Goethe-Institut natürlich als CD und so weiter. Dann in der Filmotheca nächsten Samstag ein uralter Film, und zwar, uralt, 1946 glaube ich, der erste überhaupt in Deutschland gedrehte Film nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg. Das ist von Wolfgang Staudte, Die Mörder sind unter uns. Also ganz kurz zum Inhalt, Berlin liegt in Trümmern und Susanne Wallner kehrt aus dem KZ in ihre alte Wohnung zurück, die jetzt von dem Chirurgen Dr. Mertens bewohnt wird. Die beiden müssen sich die Wohnung teilen, und dieser Arzt trifft jetzt auf Brückner. Das ist sein ehemaliger Hauptmann bei der Wehrmacht, Nazi, von dem er gedacht hat, dass er tot ist. Und dieser Brückner, dieser Hauptmann, der hatte also im Krieg dann noch befohlen, die Erschießung von über 100 Zivilisten. Und heute, nach dem Krieg, ist er kurz danach logischerweise ein erfolgreicher Unternehmer. Und jetzt der Arzt beschließt, für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber da ist eben dann auch noch Hildegard Knef als diese Susanne Wallner. Und die interveniert dann auch noch. Das am großartige nächsten. Rolle einer ganz jungen Hildegard Knef. Die hat sich gerade so durchgewurstelt und überlebt als junge Frau in einem vom Krieg zerrissenen Land. Übrigens auch sehr eindrucksvoll die Trümmerstadtkulisse des bombardierten Berlins. Da sieht man also wirklich in echt, wie Berlin zu der Zeit aussah. Naja, da mussten für den Film nicht extra dann Attrappen aufgebaut wurden. Die sind durch die Straßen gelaufen und haben da gefühlt. Ja, also das am nächsten Samstag um 21.30 Uhr in der Filmothek, und dort gibt es natürlich auch ermäßigte Preise, 3 bzw. 4 Euro. Und die letzte Filmankündigung bzw. Filmbesprechung, der Filmtipp, die Feuerzangenbowle. Vor 75 Jahren wurde die Feuerzangenbowle uraufgeführt. Kurios, am 28. Januar 1944 gab es die Premiere der Filmkomödie Die Feuerzangenbowle mitten im vom Krieg schon zerrissenen Deutschland. Kurios, weil es eine Komödie war. Man wollte die Leute immer noch unterhalten, und was man dazu sagen muss, die Komödie ist wirklich auch gelungen. Also man kann sich diesem Film und dem Heiterkeitsgefühl, das dieser Film verströmt, eigentlich nicht entziehen. Und das ist wirklich etwas Kurioses. In finstersten Zeiten ein fröhlicher Film. Sind Sie der neue Schölung? Nehmen Sie die Mütze ab. Das sehen Sie auch, wenn ich mit Ihnen spreche. Sie heißen? Johann Pfeiffer. Mit einem F oder mit zwei? Mit drei, Herr Professor. Mit drei F? Eins vor dem Ei, zwei hinter dem Ei. Die Filmkomödie Die Feuerzangenbowle ist von Helmut Weiß. Er lebte von 1907 bis 1969 nach dem gleichnamigen Roman, der erschien 1933 von Heinrich Spörl. Und er wurde am, wie gesagt, 28. Januar 1944 in den Uferpalästen in Berlin uraufgeführt. Da krachten schon die Bomben. Die Schulkomödie mit Heinz Rühmann, der lebte von 1902 bis 1994 in der Hauptrolle, wurde einer der erfolgreichsten deutschen Spielfilme aller Zeiten. Kurz was zum Inhalt. Der Film spielt in einer guten alten Zeit. So, vier ältere Herren erzählen sich bei einer Feuerzangenbowle Geschichten aus der Schulzeit. Der Schriftsteller Hans Pfeiffer mit 3F, gespielt von Heinz Rühmann, hat Schulstreiche nie erlebt, da er von einem Hauslehrer unterrichtet wurde. Er verkleidet sich als junger Penäler, drückt die Schulbank und trifft die Liebe seines Lebens. Eigentlich eine völlig tolle Story, so eine Verwechslungskomödie auch. Rezeptionsgeschichte. 1964 wurde der Film erstmals im DDR-Fernsehen gezeigt. Mehr als 20 Millionen Menschen sahen 1969 die erste Ausstrahlung in der Bundesrepublik. Der Film hat bis heute Kultstatus, insbesondere in Universitätsstädten, wo in der Adventszeit Open-Air-Aufführungen, das ist auch passiert, der Feuerzangenbowle stattfinden. In der Universitätsstadt Göttingen kommen bis zu 10.000 Menschen zu Feuerzangenbowle-Partys. Sie unverschämter Löwen! Sie bodenloser Frechling! Machen Sie, dass Sie hinauskommen! Ich setze Sie vor die Tür! Ackermann, holen Sie die Polizei! Lock, rufen Sie die Feuerwehr! Wahr sind nur die Erinnerungen, die wir mit uns tragen, die Träume, die wir spinnen und die Sehnsüchte, die uns treiben. Damit wollen wir uns bescheiden. Und das war's für heute. Schlussworte. Ja, also ich habe den auch gesehen, diesen Film. Aber da hatte ich schon vorher ein anderes Erlebnis mit der Feuerzangenbowle. Die gab es immer bei uns damals in Stuttgart, kurz nach dem Krieg, immer zu Silvester. Kam also die ganze Familie zusammen, meine Mutter und die Familie von ihrem Bruder und so. Und dann gab es Feuerzangenbowle. Und wer die damals gemacht hat, war mein Opa, also den Pott da, dann liegt der Zuckerhut da drauf, dann wird er angezündet, beugt sich so über die Schale und wo dann die Flamme nach oben schlägt, schreit plötzlich meine Tante dann, die damals so Mitte 20 gewesen sein muss, Opa, Opa, deine Haare! Und dabei hatte der Gute eine totale Glatze. Ja. Also seither denke ich gerne an die Feuerzangenbowle zurück. Also, tschüss Werner, alles Gute. Tschüss, dann werden wir sehen, ob nächste Woche dann alles okay ist oder ob alles K.O. ist und dann geben wir wieder unseren Senf dazu. Meine Damen und Herren, ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere Sendung hat Sie ein bisschen angeregt zum Nachdenken über verschiedene Dinge, die uns in den Medien auf bestimmte Art hingestellt werden und die leider absolut nicht der Wahrheit entsprechen. Bleiben Sie an den Radiogeräten. Hier gibt es gleich noch mehr hörenswerte Sendungen auf 91.4 FM Contrabanda. Die heutige Sendung wird ab übermorgen im Podcast sein unter www.niemandsland.contrabanda.org. Tschüss, agur, adeu. Mach ich Rast, bitte komm. komm bitte, trag mich auf dein Floß. Wir können weiter flussabwärts unser Glück neu probieren. Mach die Leinen los. Weiter flussabwärts liegt die Welt wieder offen und groß. An düstere Wunder und lieg am Ufer auf festem Grund, weltblind und hart, komm und mach mich gesund. Ich steig auf dein Floß, wir können weiter flussabwärts. Und die Last ist schwer, doch gleich, gleich stoß ich uns ab und dann wiegt es nichts mehr. Auf deinem Floß, wir können weiter flussabwärts unser Glück neu probieren, mach die Leine. Zacke, Hühner,